Hörst du? Sie haben zu singen begonnen. Wenn sie merken, dass ich fehle... Ach, sie sind zu leer. Zu glücklich. Sie haben gewonnen. Es gibt nur noch sie. Die Weißen. Sie fühlen sich sicher. Sie wissen selbst nicht mehr, wer sie sind. Und können sich nicht vorstellen, dass jemand nicht wie sie sein könnte. Wozu sollten sie sich um dich kümmern? Es ist endgültig vorbei. Und ich? Bin ich nun ein Weißer? Bin ich wie sie? Oder bin ich ausgestoßen? Abfall, wie du? Nein, nein, nein, du bist nicht wie sie. Irgendwie ist bei dir etwas falsch gelaufen. Ja, warum willst du sonst wissen, wie es früher war? Ich kann einfach nicht glauben, dass es immer so war wie jetzt. Es gibt kein Gestern und kein Morgen. Wird uns von klein auf gesagt. Es gibt nur das Hier und Jetzt. Nur das ewige, klare, ruhige Glück. Alles ist gleich. Alles ist weiß. Ach, ich hasse sie, diese weiße Seuche. Sie haben alles aufgesogen, eingeebnet. Sie haben alle Aufzeichnungen über die Vergangenheit vernichtet. Sie ersticken alle Gedanken mit ihrem Singen. Wie war das denn? Als die Weißen noch nicht überall waren. Das letzte Mal hast du mir vom Anfang der Zwischenepoche erzählt, die damals Bolo Bolo hieß. Ja, das war eine verrückte Zeit. Und es ist so lange her. Was heißt verrückt? Wie waren die Leute? Sie lebten auf verschiedene Arten, hast du gesagt. Sie hatten eigenwillige Gefühle, verloren die Ruhe. Ja, so war es. Sie wussten nicht immer, warum sie etwas taten. Das ist schwierig zu erklären. Am besten erzähle ich dir eine Geschichte aus jener Zeit. Vielleicht verstehst du dann, wie es damals war. Es ist eine wahre Geschichte. Sie hat sich einige Jahre nach Beginn der Zwischenepoche zugetragen. Etwa um das Jahr 2070, nach damaliger Zeitrechnung. Die Geschichte beginnt westlich von hier, weit draußen auf dem Atlantischen Ozean. In der Luft. In der Luft? Ja, in einem Luftschiff. In der geräumigen Kabine eines riesigen, länglichen Gasballons. Das muss Südirland sein. Ich heiße Juri Blaganow. Ich fahre heim nach Sibirien. Kennst du Sibirien? Nein. Dort wird es jetzt Sommer. Da komme ich gerade rechtzeitig. Alles taut auf. Zumindest an der Oberfläche. Und darunter bleibt der Boden gefroren. Aber die Taiga blüht. Eine fantastische Zeit. Ich wohne in einer Obschina in der Nähe von Jeniseisk. Ich war ein Jahr in einem Pueblo bei Santa Fe. Ich bin Weber. Willst du die Decke sehen, die ich da gewoben habe? Du scheinst auch einiges indianisches Blut zu haben. Meine Großmutter war Tungusin. Vielleicht erkennt man das noch ein bisschen an meinen Augen und den Backenknochen. Wenn man es sich richtig überlegt, indirekt sind wir verwandt. Wenn man etwa 30.000 Jahre zurückgeht, als sibirische Völker den amerikanischen Kontinent zu besiedeln begannen, Sibirier und Indianer, das ist ein und dasselbe. Jedenfalls habe ich mich mit den Navajos gut verstanden. Aus welchem Pueblo bist du denn? Oder wie nennt man das bei euch? Bei uns in Sibirien heißt das Obschina, Russisch. Das hat natürlich mit der alten Obschina nichts mehr zu tun. Rund um Jeniseisk sind wir 17 Obschinas und bilden so den Kreis Jeniseisk. Dort ist auch der Markt, einige kleine Betriebe und das Schwimmbad. Stell dir vor, die nächste Obschina ist 40 Kilometer von uns entfernt. Da kannst du nicht abends einfach auf einen Sprung vorbeikommen. Aber im Winter, da ziehen wir mit Kralik, Wasch und Husalka zusammen. So haben wir es gemütlicher. Die Winter sind furchtbar lang in Sibirien. Und bei euch? Es gibt keinen Winter. Aha, lass mich mal raten. Du kommst aus den Tropen aus Südamerika. Oder aus der Karibik? Bist du aus der Gegend von Guyana? Nein, dafür bist du zu groß gewachsen. Vielleicht Kolumbien? Ecuador. Und da wohnst du in einem Pueblo? Centro. Merkwürdiger Ausdruck. Klingt zu altmodisch, administrativ. Früher nannte man es auch Tribu. Der Name spielt keine Rolle. Das Centro entspricht eurer Obschina. Das Prinzip ist dasselbe. Pipistrello 3. Die Küchengruppe ist bereit mit dem heutigen Mittagessen. Heute Abend werden wir in Paris landen. Das ist also eure letzte Mahlzeit an Bord. Das Menü ist besonders reichhaltig geworden, weil einige Passagiere in der Küche mitgeholfen haben. Ich bitte euch also zum letzten Mal, an den Tischen Platz zu nehmen. Das Menü sieht so aus. Bostoner Clam Chowder alla Monti, Lasagne tipo Zebra al Forno, Tofu Chop Suey Cordon Noir, Auberginensalat Metamorphosis, Püree Soubise per Bourdou, Tacos Tia Teresa, das Essen verspricht wieder einmal fantastisch zu Caramel Renversé, Cheesecake Lowe. Du hast ein Speer? Bist du Jäger? Gewissermaßen. Du musst zu uns nach Sibirien kommen. Jetzt ist Zeit für die Wildgansjagd. Ich meine, es gibt auch Tiger und Bären, aber die jagen wir nur in Ausnahmefällen. Wölfe könntest du jagen. Das sind prächtige Tiere. Hast du je Wölfe bei Vollmond heulen hören? Nur Kojoten. Ah, die Suppe. Es gibt nichts Besseres als eine heiße Suppe. Wir machen einen fantastischen Borsch im Winter. Und lungusische Tannensprossensuppe im Frühling. Wie heißt du übrigens? Tukui. Indianischer Name. Was bedeutet das? So wird eine schwarze Urwaldschlange genannt. Sehr interessant. Ist sie giftig? Nein. Sie ist mittelgroß und lebt vor allem vom Ausrauben von Vogelnestern. Oh, wie gemein. Und warum gibt man Kindern dann ihren Namen? Sie verkörpert Ruhe und Weisheit. Keine schlechten Eigenschaften für einen Jäger. Ich bin kein Jäger. Auch der Wein ist ausgezeichnet. Rund, fruchtig und süffig. Vielleicht aus Sizilien. Was meinst du? Möglich. Noch eher aus der Provence. Oder aus Katalonien. Leider bin ich kein wirklicher Weinkenner. Du bist kein Jäger, hast aber trotzdem einen Speer bei dir. Was bedeutet das? Es ist nur ein Erinnerungsstück. Und woran erinnert es dich? An eine traurige Geschichte. Und an einen Freund. Was für eine Geschichte? Sie wird dich kaum interessieren. Im Gegenteil. Erzähl, ich mag Geschichten, vor allem lange. Im Winter zu Hause, da werde ich sie dann erzählen können. Da gibt es genug lange Abende. Nun, es hat nichts mit mir selbst zu tun. Der Speer gehörte einem Freund von mir. Er braucht ihn nicht mehr. Und ich weiß auch nicht recht, was ich damit noch soll. Vielleicht sollte ich ihn wegwerfen. Auf keinen Fall. Eher schenkst du ihn mir. Die Spitze ist sehr schön gearbeitet. Auch der Schaft mit der Verzierung. Dein Freund war also Jäger und hat seinen Beruf aufgegeben. Nein. Der Speer war für ein Duell bestimmt, das nie stattfand. Ein Duell? Wie unnötig. Und wie kam es dazu? Das weiß ich leider nicht. Mein Freund hat es mir nie erzählt. Es ist schon 7 Jahre her. Und seit 7 Jahren trägst du den Speer herum? Ich konnte mich nie von ihm trennen. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Du scheinst deinen Freund gut gemocht zu haben. Und was machst du nun in Europa? Ich suche jemanden. Vielleicht deinen Freund? Um ihm den Speer zurückzugeben. Ich muss einem anderen Freund eine Medizin bringen. Er leidet an einem seltenen Ekzem. Du verdirbst mir noch den Appetit. Aber diese Lasagne waren wirklich ausgezeichnet. Was esst ihr denn in eurem Centro? Maniok. Bohnen, Mais, Bananen, wer möchte Schweinefleisch. Tofu, Chops, Cordon Noir? Ja, gerne. Noch etwas mehr von dem Schwarzen da. Was ist das? Keine Ahnung. Schmeckt interessant. Wie marinierter Gummi. Das musst du probieren, Ducuy. Es sind Meeresalgen. Man züchtet sie auch bei uns. Und wo wohnt dein kranker Freund? In einem Centro in Usasil. Das ist ein Quartier in einer Stadt namens Zürich. Zürich, liegt das nicht an der Linie Lissabon-Vladivostok? Man steigt in Köln um, auf die Linie Hammerfest-Palermo. Ich muss auch in die Richtung. Weißt du was? Du kommst bei mir in Paris in eine befreundete Optina namens Novgorod. Dann schauen wir uns die Stadt ein paar Tage an. Wir könnten noch heute Abend ein Speer im Bois de Boulogne vergraben. Nach einem guten Essen natürlich, ja? Es muss bald Vollmond sein. Ich habe keine Zeit. Ich muss so schnell wie möglich nach Usasil. Ich nehme den ersten Zug, in dem ich noch Platz finde. Schade. Kein Bummel auf den Boulevards, kein Besuch im Novgorod, im 5. Arrondissement. Sag mal, warst du je in Paris? Noch nie. Ein seltsames Eck, das nicht ein paar Tage warten kann. Paris war nach dem Auslaufen der industriellen Vorepoche auf etwa 2 Millionen Einwohner zusammengeschrumpft. Die Banlieue hatte sich stark verdünnt und ein Gürtel von Gemüse- und Ackerbaukulturen umgab die eigentliche Stadt. Paris war städtischer, gemütlicher, bunter geworden. Nun, Tukui und Yuri unterhielten sich bei Dessert, Kaffee, Cognac und Zigarren den ganzen Nachmittag miteinander. So wurde es Abend und das Luftschiff näherte sich Paris. Liebe Gäste, in 10 Minuten werden wir im Bois de Boulogne andocken. Wir bitten euch, das Handgepäck bereitzuhalten. Eure Tacos werden von uns ausgeladen und können in der Ankunftshalle in etwa einer halben Stunde abgeholt werden. Die Reise mit euch war ein... Yuri und Tukui warten im engen Außengang auf das Andocken. Mit dem Wetter hatten wir wirklich Glück. Ja. Bei Sturm fliegen sie gar nicht. Weißt du was, Ducuy? Ich glaube dir deine Ekzem-Geschichte nicht. Du hast etwas vor mit diesem Speer. Lass es bleiben. Komm mit mir ins Novgorod und dann vergraben wir ihn. Das geht nicht. Ich muss weiter. So ein Dickschädel. Ich glaube dir, es nicht mehr zu helfen. Ich brauche keine Hilfe. Hey! Ducuy, warte! Weg ist er. Es ist ein regnerischer Nachmittag im Mai, als Tukui im Bahnhof von Zürich eintrifft. Er verlässt das Perron-Vordach und betritt die durch eine Verglasung abgetrennte ehemalige Bahnhof-Haupthalle. Wo früher das Kino stand, hat man große, unregelmäßig geformte Teiche mit Inseln und Sandstränden angelegt. Darum herum ist eine Art Dschungel eingerichtet worden, in dem Vögel und einige Affen leben. Durch das Glasdach und die großen Bogenfenster auf der Seite dringt gedämpftes Licht ein. Fast wie zu Hause. Aber es wird wohl Zürich sein. Vielleicht irgendein Dschungelzentrum. Hey, Kleiner! Selbe Klein. Wie soll ich sagen? Euer Ehrwürden? Woher kommst du? Aus dem Centro Apuri in Ecuador. Ein Centro? Ist das ein Bolo? So muss es wohl sein. Und wohin willst du? Nach Usasil. Usasil ist groß. In welches Bolo? Das weiß ich noch nicht. Ich suche jemanden. Aha. Am besten gehst du da links hinaus, dann vor der Silburg wieder nach links, einfach der Monsterlinie entlang und dann bist du gleich in Usasil. Du kannst es nicht verfehlen. Es hat nur eine Straße. Vielen Dank, gütiger Bewohner dieses angenehmen Ortes. Schon gut. Viel Glück beim Suchen. Tukui verlässt die laue Dschungelhalle. Draußen ist es kühler. Die schmale Straße nass. Es regnet. Tukui steht vor einem alten Schloss. Einige Schweine treiben sich auf dem Vorplatz herum. Hühner sitzen auf den Fenstersimsen. An anderen Fenstern sieht man Frauen in langen Kleidern und spitzen Hauben. Auf den Türmen bewegen sich schlaffe Wimpel im leichten Wind. Unter einem Vordach üben sich zwei gepanzerte Männer im Schwertkampf. Das muss die Silburg sein. Dann also nach links, über die Brücke. Hey, was ist das? Ein schwarzes Monster. Ein Drache. So die Straßenbahn. Als Drache ausstaffiert. Tukui überquert die Brücke, die zur Hälfte überdacht ist und von einer Reihe von Buden gesäumt wird, in denen Mitglieder des benachbarten Bolos Silpak Bandang wohnen und arbeiten. Andere Silpaks wohnen unten auf dem Fluss, in ihren verteuten Dschunken oder in den Pfahlbauten auf der Insel Khao Tong und am Flussufer, nicht weit vom Hafen. Vor der kleinen Werkstätte eines Sandalenmachers, eines freundlichen Mannes mit ostasiatischem Aussehen, bleibt Tukui stehen. Guten Tag, Schuhmacher. Sei gegrüßt, Fremder. Womit kann ich dir helfen? Wie heißt dieses Bolo hier? Was du meinst mit Bolo? Das hier ist Bandang. Silpak Bandang. Verzeih, ich möchte gerne eine Auskunft. Gibt es hier in Usasil ein Indio-Centro? Indo-Bandang? Kuli? Buddha? Kali? Nein, nein, nein. Südamerika. Amazonas. Anden. Poncho. Tortilla. Natürlich. Es gibt Chile-Centro. Drüben, auf anderer Seite der Bahnlinie. Es heißt Mariposa. Sehr langweilig. Man, immer Empanadas. Wie komme ich dahin? Kein Problem. Der Monsterlinie entlang bis zum Platz mit dem Vertikalbandang Migol. Dann links, dem Landkanal entlang. Du kannst auch ein Boot nehmen. Vielleicht fällt gerade eines von hier. Flach nach meinem Vettel Boudon. Ich gehe lieber zu Fuß und schaue mich noch etwas um. Geh langsam. Warum langsam? Wer weiß, ob Lichtung stimmt. Und Umkehr ist verdließlich. Ein guter Rat. Zudem halten die Schuhe länger. Tukui geht an verschiedenen Buden und Garküchen vorbei, vom Regen durch Vordächer und Arkaden geschützt und gelangt zu einem unüberbauten Platz mit einem mächtigen Kastanienbaum in der Mitte. Allerlei fahrendes Volk, Zigeuner, jenische, Schausteller, Vagabunden, Jongleure, Theaterkompanien, Wahrsager, asiatische Nomaden haben sich dort eingerichtet. Tukui wendet sich wieder nach links und kommt zu einem Häuserblock, dessen Mauern von schlangenähnlichen dämonischen Malereien bedeckt sind. Riesige, aus schwarzem Holz geschnitzte Masken und Pfeiler stehen neben den Eingängen und an den breiten Veranden. Aha. Ein afrikanisches Centro. An sehr übersichtlicher Lage. Ich werde mal nach Peri fragen. Guten Tag. Ein schönes, fettes Huhn hast du da. Es hat heute sein letztes Ei gelegt. Ja. Ein prächtiges Centro habt ihr hier. Ja, das ist unser Balabolo. Wohnst du schon lange in Usasil? Schon meine Großmutter hat hier gelebt. War damals eine Dirne am Langkanal. Der Kanal kam zwar erst später. Suchst du jemanden? Ich kenne alle hier. Kennst du auch einen Indio-Mann namens Peri? Peri? Mit einem Gesicht wie du? Es gibt solche Männer in Usasil. Vielleicht in Mariposa oder Quetzalcoatl oder im Arakuru. Aber den Namen Peri kenne ich nicht. Pedros gibt's ein paar, aber Peri? Frag doch im Inland. Inland? Was ist das? Das Gegenteil von Ausland. Hast du nicht gewusst, dass wir hier die ganze Zeit im Ausland sind? So kommst du das erste Mal in deinem Leben ins Inland. Es ist gleich hier um die Ecke. Sozusagen die Schande unserer Nachbarschaft. Aber sie sind gutmütig, die Inländer. Und sie haben die Kontrolle. Viele Fremde besuchen das Inland. Vielleicht war dein Peri auch dort. Vielen Dank, gute Frau. Viel Bala Bala. Tukui folgt der Veranda des Balabolo, überquert einen Garten unter einer dichten Weinlaube, kommt an einem der vielen italienischen Comuni Usasils vorbei und steht unversehens vor einer hohen, grauen, abweisenden Fassade. 2 Meter vor der Mauer umgeben 3 Stacheldrahtrollen das Häusergeviert. Tukui sieht keinen Eingang. Er geht im Regen dem Stacheldraht entlang und kommt schließlich zu einem Bogentor, über dem ein Wappenschild mit einem weißen Kreuz auf rotem Grund hängt. Darunter steht in gotischen Buchstaben Inland. Zu beiden Seiten des Torbogens stehen Männer in gefleckten Kleidern mit Eisenhelmen und Maschinenpistolen. Tukui nähert sich ihnen zögernd. Grüezi. Ja, nur keine Angst. Das Gewehr ist nicht geladen. Nur 4 Schuss im Magazin. Wenn Sie hinein wollen, dann bitte zuerst zum Schalter für fremdenpolizeiliche Anmeldung. Danke. Ein seltsames Zentrum. Vielleicht eine alte mitteleuropäische Zivilisation. Ach, da ist der Schalter. Sie müssen auf die Klingel drücken. Grüezi. Wollen Sie einreisen? Oder nur ein Touristenvisum? Haben Sie eine Arbeitsbewilligung? Ein Impfbüchlein? Die Niederlassung A, B, C, D, E oder F? Brauchen Sie einen Ausweis für Staatenlose? Sind Sie politischer Flüchtling? Oder kommen Sie nur aus wirtschaftlichen Gründen? Haben Sie ein Bankkonto? Ansteckende Krankheiten? Waren Sie je Kommunist oder gedenken Sie es je zu werden? Ich bin nur auf der Durchreise. Ach, das ist kein Problem. Das erledigen wir ganz unbürokratisch, aber gründlich. Hier das Antragsformular für ein Touristenvisum. Gilt für genau 24 Stunden. Also bis morgen um genau 17.23 Uhr. Dann brauche ich nur noch Ihren Reisepass. Das haben Sie wohl nicht. Dann also ein Antragsformular für einen provisorischen Ausweis für Staatenlose. Was meinst du mit Staatenlos? Auskünfte gibt's im Prinzip am Schalter gegenüber, aber weil Sie sind, kann ich es ja kurz erklären. Es gibt nur einen Staat. Das ist das Inland. Der Rest ist das Ausland. Das Ausland ist staatenlos. Sie sind Ausländer, also staatenlos. Dazu brauchen Sie einen Ausweis für Staatenlose. Ist das nicht sonnenklar? Ja, ein Teufelskreis. Also hören Sie, wenn es Ihnen hier nicht passt, können Sie ja wieder gehen. Wir sind hier nicht auf Ausländer angewiesen. Ich suche lediglich einen Mann. Einen Mann meiner Rasse mit Namen Peri. Sie wollen nicht einreisen? Das wäre aber schade. Das Inland ist ein schönes Land. Sauber, freundlich, weltoffen. Wir sind stolz auf es und möchten es gerne allen Ausländern zeigen. Da, ich fülle Ihnen die Formulare selbst aus. Name? Tukui. Sehen Sie, es ist gar nicht so schlimm. Tut nicht einmal weh. Den Witz macht er jedes Mal. Halt dein Maul, Blödi, an. So, jetzt noch Herkunftsort und Geburtsdatum. Bürgerort haben Sie ja wohl nicht. Und die Sache ist perfekt. Tukui erhält kurz nach seinem Eintritt von einem Mädchen in Berner Tracht ein Stück Seife, ein Frottiertuch, einen Waschlappen und eine Wolldecke. Alles mit eingeprägtem oder aufgesticktem Inländerwappen. Sie führt ihn an einer Frauenstatue mit Speer und Schild vorbei, um ihm seine Unterkunft zuzuweisen. Wer ist diese Frau mit dem Speer? Das ist Helvetia. Wann hat sie gelebt? Sie hat nie gelebt. Und doch wurde sie in Bronze gegossen. Helvetia ist ein Sinnbild, eine Allergie. Eine Art Ekzem? Das weiß ich nicht. Jedenfalls steht sie auch auf dem Franken. Ist das der Marmorsockel? Nein, das ist unser Geld. Ein Franken entspricht 100 Rappen. Es ist die härteste Währung der Welt. Und seit einiger Zeit auch die einzige. Hinter der Helvetia-Statue bemerkt Tukui im großen Innenhof des Inlands einen mächtigen Felsen mit weiß bemalter Spitze, auf der wiederum die inländische Fahne flattert. Verblüfft sieht er auch, dass sich die Fassaden des Innenhofes von der abweisenden Außenmauer stark unterscheiden. Sie sind mit rot bemalten Holzbalken verziert. Von allen Fenstern hängen Kästen mit knallroten Blumen. Die Inländer tragen bunte Gewänder, Spitzenhäubchen, gelbe Hosen, goldbeschlagene Gürtel, weite Röcke und bestickte Westen. Nachdem das Aufwartemädchen Tukui ein Bett in einem Viererzimmer oben unter dem Dachstock zugewiesen hat, steigt er sofort wieder in den Hof hinunter, um endlich Auskunft über Peri zu erhalten. Grüezi. Wie gefällt es Ihnen? Danke. Sehr gut. Das scheint hier ein sehr ordnungsliebendes Bolo zu sein. Bolo? Das hier ist kein Bolo. Das ist das Inland. Das einzig richtige Inland. Bolos und solches Zeug gibt's nur im Ausland. Aber von außen betrachtet... Ja, von außen betrachtet. Wir gehen nicht nach draußen. Höchstens für eine kleine Ferienreise. Keiner hält es lange aus im Ausland. Jeder kehrt gerne wieder heim. Hier haben wir unsere Arbeit, unsere Spartes, den Bundesrat, die Armee, unsere Eigenart. Waren Sie schon auf dem Matterhorn? Nein. Wo ist es? Da drüben vor Ihrer Nase, mitten im Alpenpark. Eine ehrliche Aussicht hat man von dort oben, kann ich Ihnen nur sagen. Man sieht sozusagen das ganze Land. Es ist ja auch klein. Sie sagen es. Es ist klein, aber fein. Wir sind keine Großmacht, aber dafür neutral. Bewaffnete Neutralität. Wissen Sie, was das ist? Nein. 3 Wochen WK jedes Jahr. Und die Waffe im Schrank. Und kein einziger Dienstverweigerer mehr. Seit 73 Jahren. Und der ging erst noch ins Ausland. Er hat die Straße überquert. Ja, Sie sagen es. Der Sauhund ging ohne Abmeldung über die Grenze. In ein Bolo namens Paxpack oder so. Ja, wollen Sie jetzt wirklich nicht aufs Matterhorn? Eigentlich hatte ich was anderes vor. So. Ja, und was? Ich wollte eine Auskunft. Nachher können Sie immer noch zum Auskunftsschalter. Er hat offen bis um 19 Uhr. Aber Bergführer bekommen Sie nur bis 18 Uhr. Also gut. Gehen wir schnell auf dieses Matterhorn. Das kostet 10 Franken. Was meinst du damit? Nur 3 Franken Eintritt in den Alpenpark. 7 Franken für den Bergführer. Ohne Trinkgeld. Und wo kann man diese 10 Franken beziehen? Beziehen? Das wäre noch schöner. Die verdient man sich. Das geht so. Ich wische hier den Platz und bekomme 10 Franken pro Stunde dafür. Mit diesen 10 Franken besuche ich dann zum Beispiel das Matterhorn. Natürlich nicht nur. Ich habe ja noch andere Auslagen. Miete, Essen, Steuern, Versicherungen und so weiter. Man hat es nicht leicht. Und wenn der Platz sauber ist? Oh, der ist nie ganz sauber. Etwas fällt immer herab. Ein Blatt, eine tote Fliege, halt Schmutz im Allgemeinen. Die Arbeit geht uns nie aus. So ist das Leben. Hart, aber gerecht. Es ist kein Honiglecken. Dafür haben wir hier nicht diese Sauordnung wie im Ausland. Da müsste ich also zuerst eine Arbeit finden, wenn ich aufs Matterhorn wollte. Ja, wenn Sie eine Arbeitsbewilligung haben. Und wie bekomme ich die? Wenn Sie einen Arbeitsvertrag haben und das Kontingent nicht überschritten ist. Und wer gibt mir einen Arbeitsvertrag? Es gibt keine Arbeitsverträge. Das Kontingent ist schon seit 84 Jahren voll. Also kann ich nicht aufs Matterhorn. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich gehen. Leb wohl. Halt! Warten Sie! Sie können einen Kredit aufnehmen. Zu spät. Weg ist er. Typisch Ausländer. Tukui, der seinen Speer und seinen Lederbeutel nicht aus den Händen gelassen hat, flieht aus dem Inland. Die Wachposten an der Grenze lassen ihn ungehindert passieren. Draußen hat der Regen aufgehört. Tukui kommt zu einem großen Platz, in dessen Mitte sich eine offene Halle befindet. Rundherum gibt es Buden, Stände, Werkstätten, Bars, Imbissstuben, Kabinette, Salons aller Art. Der Platz ist stark belebt. Die Sonne hat die Leute hervorgelockt. Der Markt. Vielleicht kriege ich hier etwas heraus. Das Inland war ja wirklich ein schlechter Tipp. Darum hat die Schwarze so gelacht. Guten Tag, Sportsfreund. Willst du ein Konto eröffnen? Ein Konto? Du brauchst nicht so zu erschrecken. Das hier ist der Markt Chebreglü von Ussersiel. Das kommt von Scherben bringen Glück. Und falls du kaufen oder verkaufen willst, solltest du hier bei unserem Freund Digit Plus Minus ein Konto in Talern eröffnen. Ich will mich nur umsehen. Dann viel Vergnügen. Wie war dein Name? Tukui. Ihr kennt nicht zufälligerweise einen Mann namens Peri? Hat hier kein Konto und kenne ich auch sonst nicht. Danke, leb wohl. Keine Ursache. Der Saldo sei mit dir. Tukui schlendert über den Markt. Die angebotenen Waren beachtet er kaum. Dafür umso mehr die Leute. Auf dem Markt werden vor allem Spezialitäten, Raritäten und Einzelanfertigungen verkauft. Doch Tukui mustert nur die Gesichter der Marktbesucher. Er findet einige Angehörige seiner Rasse, die ihm auch freundlich zunicken, doch er geht weiter. Wo ist Peri? Schließlich setzt sich Tukui auf die Stufe eines Billardsalons. Peri spielte gerne Billard. Ich verstehe Tukui nicht. Warum sucht er diesen Mann? Warum nimmt er diese lange Reise auf sich? Nur Geduld. Du wirst es gleich erfahren. Du hast gesagt, dass seine Geschichte mir Klarheit verschaffen würde. Mhm. Aber ich bin verwirrter als zuvor. Wo sind die Gefühle? Tukui ist hart wie ein Stein. Na, so scheint es. Aber Geduld. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. So erzähl weiter. Ja. Es wird Abend. Tukui sitzt noch immer an derselben Stelle. Es ist 8 Uhr, Schluss für heute. Packt euren Kram zusammen, bringt eure Taler zum Büro. Hier war er auch nicht. Peri, Peri, wo versteckst du dich? Sicher hat auch seinen Namen wieder geändert. Tukui merkt nicht, dass sich ein etwa 14-jähriges, rothaariges Mädchen in einem gelben Overall neben ihm gesetzt hat. Sie beobachtet ihn seit einiger Zeit mit misstrauisch zusammengekniffenen Augen. Willst du bei uns übernachten? Was ist? Ob du bei uns übernachten willst? Ja. Der Markt ist aus. Du bist nicht von hier. Irgendwo musst du essen und schlafen. Komm. Du kannst hier nicht sitzen bleiben. Wenn du meinst. Ist es weit von hier? Um 2 Ecken. Komm, gehen wir. Schau, dort drüben ist der Langkanal. Ich heiße übrigens Lea. Und du? Tukui. Woher kommst du? Aus dem Centro Apuri in Ecuador. Du warst lange unterwegs. Warum? Deine Kleider sind so abgeschabt. Und du hast wenig Gepäck. Ich brauche nicht viel. Du suchst jemanden? Hm. Einen alten Freund. Warum schreibst oder telefonierst du ihm nicht? Oder warum hängst du nicht deinen Zettel ans Anschlagsbrett auf dem Markt? Oder platzierst einen Aufruf im Quartierfernsehen? Es soll eine Überraschung werden. Pass auf! Hey! Wenn ich nicht vorher überfahren werde. Schöne Boote habt ihr hier. Das sind keine Boote, sondern echte Gondeln aus Venedig. Siehst du die Brücke dort? Ja. Das ist eine genaue Kopie der Seufzerbrücke. Geschenk einer Kommune aus Venedig. Sie verbindet die beiden Italo-Bolos, Benetton und Seconda Generazione. Merkwürdige Namen. Ja, eigentlich ist es ja schon die Quinta Generazione. Schau, da hinten sind wir. Wir haben einen Turm mit goldener Kuppel. Ist das immer noch Usasil? Klar, was denkst du? Usasil ist riesig groß. Mehr als 40 Bolos. So, jetzt sind wir da. Im Regenbogen. Wir gehen aber nicht durch den Haupteingang. Du musst nicht ins Gästehaus. Es hat bei uns ein Zimmer frei. Mein Bruder ist gerade auf dem Land. Das ist dein Zimmer. Wir essen in einer halben Stunde unten im Parterre. Ich muss Tischen helfen. Bis dann. Gut. Das Mädchen hat eine gute Beobachtungsgabe. Vielleicht weiß es etwas. Es könnte mir bei der Suche sehr nützlich sein. Tukui legt sich kurz nieder. Dann geht er zum Essen ins Hausrestaurant hinunter, wo er die anderen Hausbewohner kennenlernt. Nach dem Essen geht Tukui schon bald zu Bett, da er müde ist und am nächsten Tag seine Suche ausgeruht fortsetzen will. Man wünscht ihm gute Nacht und lacht dazu ironisch. Um Mitternacht schreckt Tukui aus dem Schlaf auf. Was ist das? Kojoten? Wölfe? Nehmen sich ja wie irre. Lea! Lea! Tukui, bist du aufgewacht? Heulst du mit? Was soll das bedeuten? Mitten in der Nacht? Überall Menschen auf den Dächern. Sind alle verrückt geworden. Siehst du nicht, dass es Vollmond ist? Doch, aber wozu das Geheul? Ein alter Brauch. Keiner weiß, wann er entstanden ist und warum. Heul doch ein bisschen mit. Nicht so. So. Ich bin doch kein Kojote. Das ist kein Kojotengeheul. Das ist Wolfsgeheul. Ich bin auch kein Wolf. Ich auch nicht. Aber probier's mal. Mein Speer. Wo ist mein Speer? Man hat mir meinen Speer genommen! Was ist los? Was schreist du so herum am frühen Morgen? Mein Speer ist nicht mehr da. Er ist mir gestohlen worden. Heute Nacht. Bei dieser Heulerei. Was ist los? Er vermisst seinen Speer. Man hat ihn mir gestohlen. Freddy, lass mich mit Tukui allein. Ich weiß, wo der Speer ist. Du hast ihn gestohlen. Gib ihn sofort zurück. Nein. Was soll das heißen? Gib ihn sofort her, oder ich fordere dich zum Duell heraus. Mich? Zum Duell? Ja. Ich lehne ab. Ich werde dich öffentlich zur Diebin erklären. Wenn du willst. Er war nicht in deinem Taku. Darum hast du kein Recht, ihn zurückzuverlangen. Ich werde dich zwingen. Aua! Rühr mich nicht an, oder ich schreie. Mach keinen Unsinn. Ich brauche diesen Speer. Und dir nützt er nichts. Und wozu brauchst du ihn? Für ein Duell etwa? Um deinen Freund zu überraschen? Das geht dich nichts an. Jetzt schon. Ich gebe ihn dir zurück, wenn du mir die ganze Wahrheit erzählst und du mir versprichst, dass ich dir bei der Suche nach deinem Freund helfen darf, bis wir ihn gefunden haben. Kommt nicht in Frage. Das ist meine Sache. Pah, deine Sache. Und was machst du ohne Speer? Gut. Ich akzeptiere deinen Vorschlag. Meine Bedingung ist allerdings, dass du niemandem etwas erzählst und dass ich den Speer sofort wiedererhalte. Ich schwöre es. Den Speer erhältst du zurück, wenn du die Geschichte erzählt hast. Und wann soll ich sie erzählen? Jetzt. Ich hatte eine Schwester, die Yara hieß. Sie war sehr schön und eine ausgezeichnete Programmiererin. Eines Tages, das war vor 7 Jahren, verliebte sie sich in einen jungen Mann aus einem benachbarten Centro. Er hieß Perry. Sie waren eine Weile zusammen, arbeiteten für das regionale Computernetz und verlobten sich dann. Nach der Sitte müssen die Verlobenden die Nacht vor dem Fest getrennt verbringen. Jeder allein in einer Hütte. Nun hatte aber Yara bei ihrer Arbeit einen anderen jungen Mann kennengelernt, mit dem sie oft zusammen war. Er hieß Toaru. Er war verliebt in sie und litt sehr unter der bevorstehenden Verlobung. So schlich er in der Nacht in Yaras Hütte. Er gestand ihr seine Liebe und sie wurde unsicher. Sie wusste nicht mehr, welchen von beiden sie mehr liebte. Aber Perry war sehr eifersüchtig. Und es war ihm nicht entgangen, dass Yara viel mit Toaru verkehrte. Statt in seiner Hütte zu bleiben, schlich er an der Wache vorbei und ging zu Yaras Hütte hinüber. Er schaute hinein und sah, wie sie sich küssten. Er wurde rasend vor Eifersucht, holte seine Machete, kehrte zu Yaras Hütte zurück und tötete beide. Das verstehe ich nicht. Warum hat er nicht gewartet? Es war einfach so. Die Schreie weckten das ganze Dorf. Man fand die Ermordeten und suchte den Mörder. Alle wussten, dass es Perry sein musste, denn er war nicht in seiner Hütte. Nach einigen Stunden fand man ihn im Dschungel, noch mit der blutigen Machete in der Hand. Er wurde ins Zentrum geführt und man beriet, was mit ihm geschehen sollte. Schließlich kam man zu dem Schluss, dass sein Verbrechen entschuldbar war, weil er in einem Gefühlsansturm gehandelt hatte. Ich war als einziger nicht einverstanden. So forderte ich Perry zu einem Duell auf den Tod heraus, gemäß den gültigen Regeln. Perry nahm das Duell an. Er wählte den Wurfspeer als Waffe. Die Mitglieder der beiden Centros versuchten zwar, uns das Duell auszureden, doch wir blieben hart. Am Morgen des nächsten Tages schritten die Zeugen aus den beiden Centros die Wurfdistanz ab. Alles war bereit. Sanitäter, Notfallkoffer, Blutkonserven. Die Sonne kam über die Baumspitzen am Rande der Lichtung. Ich wartete auf Perry. Aber er kam nicht. Ich wartete und wartete. Er kam nicht. Man suchte ihn und fand ihn nicht. Er war verschwunden. Ich stand da mit meinem Speer, wütend und verraten. Die Zuschauer gingen erleichtert nach Hause. Noch auf dem Platz gelobte ich, Perry zu finden und ihn zu töten. Du bist verrückt. Was sind Regeln noch wert, wenn jeder sie brechen kann, wann immer es ihm passt? Was nützen Kampfkodex, Taku, Gastrecht, Marktreglemente, wenn niemand sie schützt? Du bist trotzdem verrückt. Jedenfalls war ich wütend auf diesen Feigling. 7 Jahre bin ich nun schon auf der Suche nach ihm. Mehrmals ist er mir entwischt. In ganz Amerika war ich ihm auf der Spur. Er kann seinen Namen ändern, so viel er will. Sich in den abgelegensten Centros verstecken. Sein Gesicht wird er nicht los. Und warum bist du nun hier? Ich habe in New York gehört, dass er irgendwo hier in Zürich in Usasil sein soll. Aber niemand scheint ihn zu kennen. Wir werden ihn finden, wenn er wirklich hier ist. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wir müssen vorsichtig sein. Er darf nicht gewarnt werden. Daher müssen wir indianische und südamerikanische Centros meiden. Wenn man mich dort sieht, wird man es ihm sagen. Er wird nicht in einem dieser Bolos sein. Da verkehren zu viele Gäste. Er versteckt sich wahrscheinlich in einem stillen, abgeschlossenen Bolo. Möglich. Wo ist nun mein Speer? Du erhältst ihn nach dem Frühstück. Gehen wir nach unten. Gleich hier hinein, ins Bolo Digitanal. Klingt nach Elektronik. Genau. Berry war ja mit Computern beschäftigt. Vielleicht ist er bei den Digitanern untergekommen. Das Gebäude sieht etwas vernachlässigt aus. Das ist denen nicht so wichtig. Dort ist der Eingang. Input steht da. Ja, sie spinnen ein bisschen. Da ist ja gar niemand. Hey, was sind das für ein Summen? Hallo, lieber Besucher. Soeben hast du die Lichtschranke des Bolo Digitanal überschritten. Herzlich willkommen. Die wissen, wer wir sind. Siehst du das Videoobjektiv dort oben an der Decke? Lea, du bist eine Plaudertasche. Wer ist das lange Elend neben dir? Und wer bist du? C81, auch als Erich der Schnelle bekannt. Das ist ein Freund von mir. Dürfen wir reinkommen? Kannst du nicht selbst herunterkommen? Zufällig habe ich gerade nichts Wichtigeres vor. Inzwischen könnt ihr euch mein Porträt auf dem Bildschirm betrachten. Bin ich nicht schön? Wenn der wirklich so aussieht, möchte ich nichts mit ihm zu tun haben. Diese drei Rüssel sind ja wirklich abscheulich. Ha, er macht immer die gleichen Witze. Salut, Lea. Das ist Tukui. Er wohnt bei uns. Salut, Tukui. Schon lange unterwegs? 7 Jahre. Eine elektronische Ewigkeit. Ich wollte ihm eure Anlagen zeigen. Er interessiert sich für Computerleute. Prima. Nun, Tukui, wir haben hier vieles, was in den letzten 70 oder 80 Jahren so zusammengebastelt worden ist. Ich selbst bin ja erst 64 Jahre dabei. Bin auch hier geboren, sozusagen unter einem Terminal. Am besten gehen wir zuerst einmal in den Keller. Da befindet sich unser Schrottlager. Ihr sammelt Schrott? Schrott, das heißt Hardware. Unsere Nähmaschinen, meine ich. Nähmaschinen? Ach, unser Jargon wird immer unverständlicher. Ich meine, die Rechner, die Prozessoren, die Computer, Chips, Drähte, Rahmen und solches Zeug. Mich interessieren eher die Programme. Die Schnittmuster. Die Märchen. Graf Dracula und die 7 Geißlein. Ich zeig dir meine Skelettsammlung. Damit meint er seinen Arbeitsplatz. Bitte? Dadurch. Pass auf. Es ist eine Türe. Glück gehabt. Sie war offen. Oje, das Vieh ist schon wieder aufgewacht. Wir können nicht mehr als 3 Zimmer entfernt sein. Der Schatz war heute wieder einmal sehr nahe hingehext. Wovon redet er? Keine Ahnung, die haben hier so ihre Spielchen. Kommt, schnell, hier durch. Scheiße, eine Mauer. Was jetzt? Nach links, sofort. Er muss ganz in der Nähe sein. Schütze 1 Zimmer weiter. Wir nehmen diesen Korridor und schlagen ihm ein Schnippchen, wenn nur die Türe nicht zu ist. Wovor fliehen wir eigentlich? Frag nicht, renn! Scheiße, Scheiße und Scheiße! Die Tür ist zu. Unsere Chancen sind knapp. Da, rechts! Aus. Verloren. Es hat uns Was ist das? Sorogul. Sorogul, der fliegende Drache, hat uns soeben verspeist. Es hat ihm geschmeckt. Oder doch nicht. Dein Speer ist ihm im Rachen stecken geblieben. Er muss besser auf die Gräten aufpassen. Er hat sein Frühstück gehabt und wir sind ihn los. Und damit ist die Vorführung des Programms Sorogul F5 beendet. Ihr wart soeben Hauptdarsteller in einem Computerspiel, Maßstab 1:1. Putzig, nicht? Lauter Unsinn. Ich habe mich keinen Moment gefürchtet. Es war mehr für unseren weitgereisten Besucher bestimmt. Es war beeindruckend. Siehst du. Möchtest du noch andere Storys sehen, hören, fühlen, erleben? Axolotl, Tetrapol, Zerominus, Dämono, Bratkartoffel, Sieben Schach und die drei Halmarzwerge. Chop, chop. Kiskit? Was ist Kiskit? Das ist eigentlich eine ganz alte Nummer. Es geht so. Du nennst mir ein paar Eigenschaften einer Person und Kiskit sagt dir, wo sie wohnt, was sie macht, welche Haarfarbe sie hat, mit wem sie ins Bett geht, ihr Lieblingsgericht, die Kragenweite des Großvaters und so weiter. Ein ganz altes Schnittmuster, das wir zufällig auf einem vergammelten Band in einem Keller am Züriberg gefunden haben. Das würde mich interessieren. So? Na ja. Das Problem dabei ist, dass die Daten nicht ganz ajour sind. Die Leute sind ja heutzutage so liederlich. Kaum einer kommt mehr zu uns und lässt sich registrieren. Und dann dieses Hin und Her. Sie ändern ihre Codes, ich meine Namen, wie die Unterwäsche. Man hat keine Daten mehr. Die Leute lassen ihre Daten total verkommen. Wie soll man da noch Kiskit spielen? Ich möchte es trotzdem gerne probieren. Es ist ein Mann. Name, Perry. Ah, halt, halt, halt. Um ehrlich zu sein, die neuesten Kiskit-Daten sind 72 Jahre alt. Aber wenn dir das was nützt, ich will dir nicht davor sein. Das dürfte zu alt sein. Er ist erst 29 Jahre alt. Hingegen könnten wir mal die Besucherdatei anschauen. Vielleicht war er so dumm und hat seinen Namen auf den Input-Terminal getastet. Da haben wir ihn ja schon. Ich sehe seinen Namen nirgends. Und jetzt? Perry. Tatsächlich. Wie kommt das? Vorher stand da Ireb. Der Schlaumeier hat alles verkehrt eingetippt. Aber beim alten Erich verfangen solche Tricks eben nicht. Vorwärts, rückwärts oder gemischt. Ich knacke alle Codes. Dein Freund war am 3. Januar dieses Jahres da. Und was hat er gewollt? Haben wir gleich. Er hat ein Programm ausgeliehen und 3 Tage später wieder zurückgebracht. Was für ein Programm? Jaguar C-71, Flucht durch den Dschungel. Das muss er sein. Und dann? Nichts mehr. Blanker Bildschirm, Nudelsuppe. Hasch mich mit Ketchup. Und hier im Haus ist er auch nicht. Und wenn er es wäre, stünde er schon längst in diesem Zimmer und würde dich verküssen. Wir sind hier ein integriertes Informationssystem. Das ganze Bolo ist eine große Nähmaschine. Schade. Gehen wir weiter. Ihr wollt schon gehen? Dabei wollte ich euch noch mein neuestes Baby zeigen. Anal Desintox Q14. Reinigt Kopf und Darm. Wir müssen wirklich weiter. Na dann, viel Glück auf der Flucht. Sorogul wird es euch danken. Geht's nicht ohne. Wie wär's mit Mord auf Marmor? Das haben wir auch in einer 1:1-Version. Erich, lass das. Gut. Dann halt Output A1, ihr Banausen. Ciao, Erich. Adieu, ihr beiden. Immerhin wissen wir nun, dass er vor weniger als 4 Monaten noch da war. Fragt sich also nur noch, wo er Flucht durch den Dschungel gespielt hat. Das kann überall sein. Und so verbringen sie den größten Teil des Tages damit, in den Bolus von Usersil nach Perry zu fragen. Am späten Nachmittag sitzen Lea und Dukuy auf einer Bank in einem Park wo eine Blasmusik übt. Wir haben ein Bolo ausgelassen. Und das wäre? Das weißt du dort drüben. Da ist er sicher nicht. Woher willst du das wissen? Niemand geht dort hinein. Warum nicht? Es ist einfach so. Die Weißen... Komm, wir gehen nach Hause. Zuerst besuche ich noch dieses weiße Bolo. Wenn er dort nicht ist, breche ich meine Suche ab und kehre zu meinem Beruf zurück. Tu das nicht. Lieber gehen wir noch in andere Quartiere. Perret ist vielleicht nicht in Ustersil geblieben. Du willst nicht, dass ich ins weiße Bolo gehe. Du verheimlichst mir etwas. Mach, was du willst. Ich werde dort jetzt nachschauen. Du kommst nie mehr heraus. Das werden wir sehen. Tukui steht auf und geht auf das weiße Bolo zu. Lea folgt ihm widerstrebend. Das ganze Häusergeviert ist makellos weiß gestrichen. Bis zum ersten Stockwerk ist die Mauer mit weißen Marmorplatten verkleidet und ein 10 Meter breiter Streifen aus weißen, glänzend polierten Bodenplatten umgibt den Häuserblock. Hier und da, betreten oder verlassen, schweigende, in knöchellange weiße Roben gekleidete Gestalten das Gebäude. Einer wischt die marmornen Bodenplatten mit einem feuchten Lappen. Wirklich ein sehr außergewöhnliches Gebäude. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist das erste Bolo der Weißen. Vorher war hier ein ganz anderes Bolo, aber das ist wegen Vernachlässigung aufgehoben worden. Sie sind sehr eifrig und sauber. Willst du da wirklich hinein? Du kannst mitkommen. Nein. Es dauert nicht lange. Nein, ich gehe nicht hinein. Ich warte hier auf dich. Gib mir deinen Speer. Warum meinen Speer? Damit du wieder herauskommst, als Garantie. Hm. Gut, ich vertraue dir. Da, nimm ihn. Bis später. Bleib nicht zu lange. Und pass auf. Ich warte da vor dem Eingang. Tukui betritt das Bolo durch den marmorverkleideten Torbogen. Dahinter öffnet sich eine niedrige, goldumrahmte Tür. Tukui befindet sich in einem kühlen, weißen Saal ohne Möbel. Auch hier ist der Boden aus Marmor. Gefiltertes Licht dringt durch die Schlitze halboffener Storen. Hallo? Ist hier niemand? Zumindest das Gastrecht müssten Sie einhalten. Hallo? Ist hier jemand? Störst die Besinnungsrunde. Was willst du? Ich möchte mich nach jemandem erkundigen. Ich suche einen Mann namens Perry. Wir geben an Außenstehende keine Auskünfte. Aber wir respektieren das Gastrecht. Ich kann dich ins Gästehaus führen. Ich will nicht übernachten. Was muss ich tun, um Auskunft zu bekommen? Es ist einfach. Du brauchst lediglich die Einweihung der Stufe 10. Wie lange dauert das? Es kommt darauf an, 1 bis 5 Tage. Das ist zu lang. Draußen wartet jemand auf mich. Wähle. Gut. Vielleicht geht sie von selbst nach Hause. Aber diese Einweihung verpflichtet zu nichts. Zu gar nichts. Du kannst jederzeit wieder gehen. Auch während der Einweihung. Wir wissen, dass Gerüchte über uns zirkulieren. Es sind Verleumdungen. Wir halten alle Regeln ein. Wir sind lediglich eine Gemeinschaft von Menschen, die Ruhe und Besinnung pflegen. Und das behagt nicht allen. Also, möchtest du eingeweiht werden? Ja. Je schneller, desto besser. Was muss ich tun? Gar nichts. Folge mir. Tukui wird durch einen Korridor in einen kleinen, weiß gestrichenen Raum geführt, wo auf dem Boden eine mit weißer Seide bezogene Matratze liegt. Darauf befindet sich eine sauber gefaltete und gebügelte weiße Robe. Diese Robe kannst du anziehen, wenn du willst. Es ist nicht wichtig. Du kannst dich hinlegen. Ein Krug voll Wasser steht in der Kommode bereit. Zum Essen werde ich dir eine Schale Reis mit Fisch bringen. Du hast es dir bequem gemacht. Das ist gut so. Wie geht's weiter? Nur keine Hast. Der weiße Weg, das bedeutet Ruhe, Besinnung, Ehrlichkeit, Sanftheit. Der erste Schritt auf diesem Weg ist die Öffnung oder die Offenbarung seiner selbst. Wir haben untereinander keine Geheimnisse. Unser Leben liegt für jeden da wie ein offenes Buch. Darum führt jeder sein Weißbuch. Dies hier wird dein Weißbuch werden, wenn du auf diesem Weg weitergehen willst. Einweihung der Stufe 10 bedeutet folglich, dass du in diesem Buch dein bisheriges Leben niederschreibst, ehrlich und offen. Das hilft dir selbst und ist die Bedingung für deine allfällige Aufnahme in die weiße Gemeinschaft. So fangen die Weißen Tukui ein, ohne dass er es merkt. Zuerst schreibt er hastig und ungenau, nur in der Absicht, möglichst schnell fertig zu werden und Zugang zur Tagebuchbibliothek zu erhalten. Doch langsam verändert er seine Haltung. Die äußere Ruhe beginnt auf ihn einzuwirken. Er schreibt bedächtiger, schildert wichtige Erlebnisse genauer, fügt Gedanken hinzu, denkt über sein Leben nach. Er schreibt einen Tag, zwei Tage, drei Tage. Er vergisst Lea, Usasil, seine ursprüngliche Absicht. Seine Jagd nach Peri erscheint ihm so absurd wie noch nie. Eigentlich hat er schon beschlossen, aufzugeben. Nach 4 Tagen ist sein Lebensbericht bei der Gegenwart angelangt. Er liest ihn nochmals durch und sinkt müde und zufrieden auf die seidene Matratze. Namenloser. Ja? Wo bin ich? Nirgendwo. Ach, du bist es. Du hast dein Leben aufgeschrieben, der Unbekannte hat es gelesen und die Einweihung der Stufe 10 als vollendet erklärt. Zur Stufe 9 kannst du in den Lebenssaal kommen und die Weißbücher der anderen Namenlosen lesen. Mit klopfendem Herzen begibt sich Tukui in den Saal der Bücher. 500 in weißes Leder gebundene, goldverzierte Bände stehen dort auf einem Regal. Tukui greift wahllos hinein und vertieft sich sofort in eine Lebensgeschichte. Er liest die nächste Lebensgeschichte, vergisst, was er eigentlich sucht. Nach 2 Tagen stößt er zufällig auf Peris Weißbuch. Ich habe ihn 100.000 Mal bestraft. Ich werde ihn um Vergebung bitten. 2 Leben habe ich zur Hölle gemacht. Meines und seines. Nur aufgrund einer fixen Idee. Gerechtigkeit, Recht, Rache. Das Leben ist anders beschaffen, krumm, absurd, vieldeutig. Ich bleibe hier. Hier finde ich Ruhe. So verzichtet Tukui auf seine Rache und beschließt, ein Weißer zu werden. Er erreicht Stufe 8 und am anderen Morgen führt ihn sein Mentor in den großen, runden Saal der Besinnung. kenne sie. Alle. Das ist der berühmte Geigenspieler. Der dort muss der Frauenheld sein. Sie hat 7 Kinder geboren. Er hat unheilbaren Krebs. Der dort hat einen großen Brand verschuldet. Sie wurde von den Männern vergöttert. Ich kenne sie. Alle. Alle. Das ist Perry. Er schaut mich an. Er muss wissen, dass ich da bin. Er zögert. Er setzt sich. Nein. Warum geht er weg? Bleib da. Geh nicht weg. Es ist alles vergeben. Ruhe. Setzt euch. Ruhe. Lea! Lea, was hast du getan? Er wollte fliehen. Ich habe ihn erwischt. Er ist getroffen. Er stirbt. Er stirbt. Du hast ihn getötet. Er ist ein Mörder. Ich habe es für dich getan. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Schnell, hol einen Medizinmann. Vielleicht ist er noch zu retten. Aber du hast... Renn schon. Er verliert viel Blut. Gut. Ich bin sofort wieder da. Dieser Speer. Dieser verfluchte Speer. Tukuis Speer steckt in Perrys Brust. Auf dem marmornen Vorplatz des weißen Bolo bildet sich eine rot leuchtende Blutlache. Wie geht's heute, Perry? Viel besser. Nur noch ein kleines Ziehen hier. Ich glaube, ich kann aufstehen. Wie wär's mit einer kleinen Bootsfahrt auf dem Langkanal? Eine gute Idee. Was machst du da, Tukui? Ich packe. Wozu? Ich fahre nach Hause. Nach Hause? Ja. Nach Apuri in Ecuador. Warum denn? Ich bin 7 Jahre weg gewesen. Verstehst du das nicht? Und hier? Fühlst du dich nicht zu Hause? Doch, es ist schön hier. Aber mir fehlt der Dschungel, der Regen am Nachmittag, der Geruch. Hier gibt's auch Regen am Nachmittag. Lea, ich muss einfach zurück. Ich habe hier nichts mehr verloren. Dann komme ich mit. Zürich geht mir schon lange auf die Nerven. Wenn du willst. Ich habe nichts dagegen. Hey, wartet, wir gehen doch alle zusammen. Und so machten sie anstelle der Gondelfahrt auf dem Langkanal eine lange Reise übers Meer nach Südamerika. Und die Weißen? Was taten die Weißen? Nun, am Tag, nachdem Lea Perry verwundet hatte, waren die Weißen aus ihrem Häuserblock verschwunden. Ihr weiß getünchtes Gebäude stand lange Zeit leer. Keiner wollte darin wohnen. Die Weißen hatten Usasil aufgegeben und sich auf andere Niederlassungen, auf dem Land und in den Städten verteilt. Warum das? Wegen der Unruhe. Perrys Blut hatte ihren Marmor befleckt und Unruhe gebracht. Viele Jahre später versuchten es die Weißen in Usasil nochmals. Und wieder ereignete sich ein Zwischenfall. Sie versuchten es wieder und wieder. Und schließlich... Schließlich haben sie gewonnen. Aber sie müssen doch die anderen irgendwie überzeugt haben. Warum gingen sonst alle anderen Bolos unter? Tja, wenn ich das wüsste. Es war eine große Müdigkeit, die überhand nahm. Die Geschichte hatte ihre Kraft verloren. Du kannst nicht ewig mit einem Speer in der Hand herumlaufen. Ja, der Speer. Was geschah mit dem Speer? Sie haben ihn vergraben. Bei Vollmond. Wo? In Zürich, Usersil. 5 Schritte östlich vom 4. Bogen, der sich östlich vom Flugturm der St. Josephs Brüder befindet und am oberen Rand eine Kerbe hat, die in die Mitte des Flugturms fällt. 1 Schritt südlich von der Stelle befindet sich eine Kiefer. Ich werde ihn ausgraben. Vorsicht! Sie kommen zurück! Duck dich! Lauf! Sie hörten im Rahmen unseres Schwerpunktprogramms Perspektive 2000 Tukui, ein Hörspiel von PM. Die Personen und ihre Sprecher waren ein junger Mann, Oskar Bingisser, eine ältere Frau, Erzählerin, Dinah Hinz, Tukui, Hartmut Schorius, Juri Blagonow, ein Sibirier, Ingold Wildenauer, Pipistrello, Claudine Reichmann, Knabe, Nadja Aquaroli, Sandalenmacher, Mario Hindermann, Schwarze Frau, Ruth Banwart, Wachtposten, Walter Andreas Müller. Schalterbeamter, Walter Hess. Trachtenmädchen, Liliala Heimberg. Straßenwischer, Valo Lügend. Marktaufseher, Franziskus Abgottsporn. Lea, Annemarie Tschopp. Freddy, Walter Baumgartner. Erich, Jürgen Schießler. Der Weiße, Jodok Seidel. Peri, Rüdi Straub. Und andere. Regie, Rüdi Straub. Sie hörten eine Produktion von Radio DRS Studio Zürich aus dem Jahre 1984.